finde es auf der einen Seite ganz wunderbar, dass eine europäische Währung kommt. Auf der anderen Seite finde ich es ganz schrecklich, weil ich mir es beim besten Willen nicht vorstellen kann, wie das alles gehen soll. Bisher wurden weltweit erstmal immer die Wirtschaftssysteme geeinigt und dann die Währung und nicht umgekehrt. Naja, es gibt bei einigen natürlich die Furcht, dass bei der Umstellung auf den Euro das Geld, was man hat, an Wert verliert oder die Preise sich verändern. Also es ist so eine Angst vor dem Fremden, was da auf einen zukommt, vor dem Ungewissen. Ich würde sagen, Angst ist nicht angesagt. Vielleicht sollten wir einfach mal auf die Chancen gucken, die uns der Euro bieten. Die Ängste, die kennen wir. Die Ängste kann ich auch nicht wegreden. Sie werden sicherlich verschwinden, wenn wir den Euro einmal haben. Aber vielleicht sollte man auch mal gucken, der Euro bietet uns auch große Chancen. Und wie schön ist es doch, wenn man ganz problemlos sagen kann, ich muss nicht meinen Arbeitsplatz von Bremen nach Frankfurt, sondern ich kann ihn auch theoretisch nach Paris und London sofort verlegen. Und ich habe keine Probleme, jetzt mal eben Gehälter und Urlaub zu vergleichen. Money makes the world go round. Der Euro, die Angst und die Zahl vor dem Komma. Ein Feature von Mechthild Müser. Er kommt nicht. Und zwar pünktlich. Willkommen in Euroland, meine Damen und Herren, und natürlich ihr Kinder. Ihr seid doch die Zukunft unseres neuen monetär vereinigten Landes. Und Geld habt ihr sicher auch schon in der Hand gehabt. Ihr wisst es alle aus der Zeitung, es war ein ziemliches Hin und Her, bis wir endlich ein Geld in Europa durchsetzen konnten. Auch wenn jetzt noch nicht alle Länder dabei sind, so werden sie doch nach und nach dazukommen. Es ist nicht einfach, so viele Bedürfnisse unter einen Hut zu kriegen. Die Deutschen trauen den Italienern, Spaniern und Portugiesen immer noch nicht so recht über den Weg. Dabei haben die doch längst nachgewiesen, dass sie ernstzunehmende Partner im europäischen Haus sind. Der Spatz in der Hand zählt eben doch mehr als die Taube auf dem Dach, obwohl es vielleicht ein bisschen unfair ist, die D-Mark als Spatz zu bezeichnen. Sie hat immerhin 50 Jahre lang bestens funktioniert. Aber Moment, ich höre Kritik an unserem neuen 1-Euro-Stück. Die Euromünze hat ganz gravierende Fehler. Die Landkarte, die auf dem Euro ist, es fällt einem als erstes auf, dass Spanien keine Halbinsel mehr ist, sondern eine ganze Insel auf dem Euro. Und das ist sie ja nun nicht. Das ist ein Fehler. Der andere Fehler ist, der ist viel gravierender, das würde sich kein Staat gefallen lassen, dass seine Staatssymbolik verändert wird. Die Symbolik der europäischen Länder ist ein Kreis von 12 Sternen. Und hier auf dieser Euromünze sind 2x6 Sterne auf einer Hälfte der Münze abgebildet. Und damit man sieht, dass die überhaupt zusammengehören, deswegen sind sie so durch Linien verbunden. Das sieht aus, als ob 2x6 Sterne auf Spießen sind, oder was? Wieso? Ja, es hat so einen Schaschlik-Effekt, oder was? Auf jeden Fall, es ist eigentlich nicht erlaubt, dass man die Staatssymbolik eines Landes und auch nicht die einer Ländergemeinschaft verändert. Kein Amerikaner würde sich erlauben, zum Beispiel auf einer offiziellen Münze plötzlich eine Raute oder einen Kreis oder so aus den 49 Sternen zu machen. Nicht? Die Europäer machen es. Und das kommt bei Design dann raus. Nicht? Also Herr Wolfgang Paldes als Brand Visual Analyst, also als einer der Markennamen und Gestaltungen analysiert, sollten Sie doch den künstlerischen Touch unserer Euro-Münze stärker zu würdigen wissen. Der belgische Designer Luc Leux, der die Münzen entworfen hat, brachte immerhin 63,8% der Stimmen von 1.900 befragten Personen auf seine Seite. Hinter dem Euro steht eben eine weitaus höhere Vision als der simple Wunsch, Europa naturgetreu abzubilden. Ladies and gentlemen, I wish to speak to you today about the tragedy of Europe. Ich möchte heute zu Ihnen über die europäische Tragödie sprechen. Sie hören Winston Churchill in seiner berühmten Züricher Rede, eine alte Aufnahme aus dem Jahre 1946. Damals waren die Europäer noch dabei, sich von den Schrecken des unsäglichen Gemetzels der Vorjahre zu erholen. Und Churchill hat uns ein Heilmittel vorgeschlagen. What is this sovereign remedy? It is to recreate the European family. Or as much of it. Was ist das für ein Heilmittel? Es besteht darin, die europäische Familie neu zu erschaffen, soweit es möglich ist, und sie mit einer Struktur zu versehen, in der sie in Frieden, Sicherheit und Freiheit verweilen kann. We must build a kind of United States of Europe. Sie erinnern sich, der britische Premier, Gott hab ihn selig, hatte sich damals stark gemacht für ein vereintes Europa, wobei er allerdings Großbritannien aus dem Europäischen Verbund heraushielt. Aber die Engländer werden schon noch zu uns stoßen, es ist nur eine Frage der Zeit. Die Idee, dass die Staaten auf dem Festland sich zusammenschließen, zielte darauf ab, mögliche zukünftige Kriege auf dem Kontinent zu vereiteln. Es scheint, als hätten die Worte Churchills noch in Helmut Kohls Ohren nachgeklungen, als er dem Bundestag im Dezember 1991 die Ergebnisse des Treffens von Maastricht vorstellte. Meine Damen und Herren, die Sitzung ist eröffnet. Das Wort zur Abgabe einer Regierungserklärung hat der Bundeskanzler. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Weg zur Europäischen Union ist unumkehrbar. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft sind jetzt und in Zukunft in einer Weise miteinander verbunden. Über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Die ein Ausbrechen oder ein Rückfall in früheres nationalstaatliches Denken mit all seinen schlimmen Konsequenzen unmöglich macht. Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Wir haben damit ein Kernziel deutscher Europapolitik in die Tat umgesetzt. Maastricht ist der Beweis dafür, dass das vereinte Deutschland seine Verantwortung in und für Europa aktiv wahrnimmt. Da wissen wir in der Zwischenzeit mehr. In der Bundesregierung war das so von November bis Dezember 1991. Da hat der Bundeskanzler noch im November im Parlament meines Erachtens einen sehr vernünftigen Satz gesagt. Er hat gesagt, ich bin nur für die Währungsunion zu haben, wenn vorher auch die politische Union gestärkt wird. Und diesen Grundsatz hat der Bundeskanzler über Nacht aufgegeben. Wir haben lange darüber gestritten und lange gefragt, was ist da eigentlich passiert. In der Zwischenzeit wissen wir es, weil die Bundeskanzlerdokumente in der Zwischenzeit in die Öffentlichkeit gelangt sind aus der damaligen Entscheidung. Es gab in der Tat einen Zusammenhang zwischen der deutschen Einigung und der Einführung des Euros. Vor allem der französische damalige Staatspräsident François Mitterrand hat Kohl klipp und klar gesagt, wir stimmen der deutschen Einigung nur zu, wenn ihr mitmacht bei der Europäischen Währungsunion. Naja, Herr Professor Hickel, wo Rudolf Hickel ganz so drastisch hat Mitterrand, Gott hab ihn selig, es sicher nicht gesagt. Unser Euroland ist ein friedliches Land. Da setzt nicht einfach einer dem anderen die Pistole auf die Brust. Nein, so gehen wir hier nicht miteinander um. Natürlich muss man sehen, dass Frankreich allen Grund hatte, dieses wiedervereinte große Deutschland misstrauisch zu beäugen. Wieso ist eigentlich, was ja selten vorkommt, in dem so einem völkerrechtlich verbindlichen Vertrag, wieso steht da so knallhart ein Termin drin? Ende 1991 wird entschieden, es wird ein Automatismus in Gang gesetzt, der dazu führt, dass am 01.01.1999, wenige Jahre später, die Währungsunion kommt. Ich kann darüber nur spekulieren. Man hat mir erzählt von Mitgliedern, die in der Nacht in der Delegation als Berater für die Bundesregierung in Maastricht dabei gewesen sind, haben die mir erzählt, es ist relativ irrational zustande gekommen. Irgendwann hat der Mitterrand, soll der Mitterrand zu dem Kohl gesagt haben, du willst ja doch nicht richtig die Währungsunion. Und dann hätte der Bundeskanzler gesagt, natürlich will ich die und ich beweise das jetzt, wir legen jetzt einen Termin fest. Kein Grund, sich zu erregen, Herr Hickel. Irgendwann muss doch mal ein konkreter Anfang gemacht werden. Und unter Termindruck arbeitet es sich oft am effektivsten. Der Europagedanke schwirrt doch schon so lange in verschiedenen Köpfen herum. Bereits 1923 rief ein österreichischer Graf mit dem wohlklingenden Namen Richard Kaudenhove-Kalergi eine politisch allerdings unbedeutende Pan-Europa-Bewegung ins Leben, vor allem um die europäische Vormachtstellung auf dem Erdball wieder zu festigen. 6 Jahre später planten der französische Außenminister Aristide Briand und sein deutscher Kollege Gustav Stresemann, Gott hab sie selig, den ersten Europäischen Rat, um die Feindschaft zwischen Frankreich und Deutschland ein für allemal zu begraben. Aber wie Ihnen allen nur allzu gut bekannt ist, sie kamen leider nicht weit. Erst nach dem Zweiten Krieg wurden kleine Schritte zu einem vereinten Europa getan. Die Montanunion, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, das Europäische Währungssystem mit der gemeinsamen Rechengröße EQ, European Currency Unit und einiges mehr. Musik. politische Einigung Europas ist ein gewaltiges Werk. Und es ist schon wichtig, was wir jetzt in Maastricht erreicht haben, ist der Durchbruch. Geld stinkt nicht. Die Entwicklung ist jetzt unwiderrufbar geworden, aber es bleibt noch Gewaltiges zu tun. Sie hören ja selbst. Sicher spielte bei der französischen Drängelei auch der Neid auf die starke D-Mark eine Rolle. Der neue Franc wurde bei seiner Einführung im Jahre 1958 noch 1:1 gegen die D-Mark getauscht. Und am Ende mussten die Franzosen 3 Francs für eine D-Mark hinlegen. Und nicht zu vergessen die Tatsache, dass die Deutsche Bundesbank den französischen Politikern so manchen Strich durch die Rechnung gemacht hat, wenn sie die Konjunktur in ihrem Land ein bisschen zu stärken versuchten. Die D-Mark hatte sich schließlich zur Ankerwährung in Europa entwickelt. Und wenn die Bundesbank die Zinsen hochschraubte, dann litten die Franzosen auch darunter. Das werden Sie, Herr Professor Hickel, als Wirtschaftswissenschaftler sicher verstehen. Und die Briten haben doch vor allem Angst um ihre nationale Identität. Auch wenn sie ihre Kritik so formulieren wie der ehemalige britische Schatzkanzler Norman Lamont. Im Herzen des europäischen Projekts lauert die Unehrlichkeit. Für die Kernländer Europas gründet sich das Vorhaben auf Furcht. Die Furcht vor Deutschland war das wichtigste Argument derer, die beim französischen Referendum über den Vertrag von Maastricht ein Oui empfahlen. Und für die Länder, die nicht dem Kern angehören, lautet das Motiv der Mitgliedschaft nur allzu häufig Gier, die Aussicht auf umfangreiche Bindungsgelder, die von den reicheren Mitgliedern gezahlt werden. Furcht und Gier sind keine gesunde Basis für ein so ehrgeiziges Unternehmen wie einen europäischen Staat. Lied von der belebenden Wirkung des Geldes. 1. Strophe. Niedrig gilt das Geld auf dieser Erde, und doch ist sie, wenn es mangelt, kalt, und sie kann sehr gastlich werden, plötzlich durch des Gelds Gewalt. Eben war noch alles voll Beschwerden, jetzt ist alles golden wie verhaucht. Was gefroren hat, das sonnt sich, jeder hat das, was er braucht. Rosig färbt der Horizont sich, blicket hinan, der Schornstein raucht. Ja, das schaut sich alles gleich ganz anders an, voller schlägt das Herz, der Blick wird weiter. Reichlich ist das Mahl, flott sind die Kleider, und der Mann ist jetzt ein anderer Mann, und der Mann ist jetzt ein anderer Mann. Schlaflos, besessen, beinahe glücklich, bedachte ich, dass nichts weniger materiell ist als das Geld, da jede Münze streng genommen ein Repertoire möglicher Zukünfte ist. Geld ist abstrakt, wiederholte ich. Geld ist die Zukunft. Es kann ein Abend in der Vorstadt sein, es kann Musik von Brahms sein, es kann ein Atlas sein, es kann Schach sein, es kann Kaffee sein, es kann die Worte des Epiktet sein, die uns lehren, das Gold zu verachten. Geld ist ein Proteus, und zwar vielgestaltiger als der von der Insel Pharos. Es ist unvorhersehbare Zeit. Eine Münze symbolisiert unseren freien Willen. Wenn ein Objekt vertrauenerweckend sein soll, muss es eine Symmetrie haben. Das heißt, der Bundesadler hat 2 Flügel. Ein Lorbeerkranz hat auch 2 Halbkreise und solche Geschichten. Diese Münze hier hat auf einer Seite eine Europakarte, dann diese 6 Schaschlikspieße mit den Europasternen und dann noch die Schrift Euro. Und auf der anderen Seite hat sie nur die 1 und eigentlich nichts weiter. Und dadurch hat die Münze in sich keinen Ruhepol. Sie ist nicht symmetrisch ausgewogen. Es gibt ein ganz kitschiges Bild dafür, ein ganz banales. Es war früher üblich, dass auf dem Sofa rechts ein Kissen, links ein Kissen war. Nicht? Oder es gibt ein eleganteres Bild, wenn Sie eine schöne Villa haben oder ein teures Haus, dann sind rechts und links vom Eingang ein Buchsbaum oder ein Lorbeerbaum. Das ist Symmetrie, das strahlt Vertrauen aus. Aber Herr Palde, Sie können doch nicht einfach behaupten, die Euromünze sei nicht vertrauenerweckend, nur weil sie mit Ihren konventionellen Vorstellungen nicht übereinstimmt. Sie gehören wohl auch zu denen, die von der D-Mark nicht loskommen. Soll ja viele geben in der Bundesrepublik. 70% der Deutschen haben bei Meinungsumfragen bis zum Schluss gegen den Euro gestimmt. Aber lassen wir vielleicht einmal Profis zu Wort kommen. Zwei Herren aus dem Bankgeschäft, Herrn Thomas Fürst und Herrn Thomas Schaumlöffel. Schauen Sie mal, wir sind ein Land, das zu eines der exportorientiertesten der Welt gehört. Nicht nur relativ, sondern absolut. Jeder vierte Arbeitsplatz hängt heute vom Export ab. Die letzte Zahl, die ich gehört habe, war, dass wir um die 30% unseres Bruttosozialproduktes durch den Export erwirtschaften. Der größte Teil unseres Exportes wird innerhalb der EG abgewickelt. Und es wird erheblich einfacher für die Unternehmen. 350.000 kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland exportieren in Länder der EU. Es wird für diese 350.000 Unternehmen erheblich einfacher, künftig nach Italien, nach Spanien oder nach Frankreich zu liefern, weil Wechselkursschwankungen und Risiken bei der Kalkulation einfach wegfallen. Jetzt schauen Sie mal, was wir für riesige Chancen haben, dadurch, dass wir keine Wechselkursrisiken mehr haben. Dadurch, dass wir sagen können, wenn wir einen Auftrag in Spanien abwickeln und wir haben eine Lieferzeit von 2 Jahren, können wir exakt den Preis bestimmen, auf Eurobasis. Es ist doch sonderbar bestellt, sprach Hänschen schlau zu Vetter Fritzen, dass nur die Reichen in der Welt das meiste Geld besitzen. Wie gut Europa und der Euro nachher sein wird, hängt wesentlich davon ab, wie hoch die Wirtschaftskraft ist. Und dann natürlich, wie die internationalen Finanzmärkte, und damit meine ich die außerhalb von Europa, wie die den Euro sehen werden. Werden sie Respekt vor dem Euro haben oder werden sie den Euro als eine Zwischenwährung betrachten, dessen Namen man sich noch nicht mal merken muss? Fragen wie diese, Herr Fürst, sind natürlich rein rhetorischer Natur. Unser Euro wird dem Dollar Paroli bieten. Das steht fest. Wenn man einen Blick in den Spiegel der Geschichte wirft, muss man zwar zugeben, dass bislang jede Währung nur eine Zwischenwährung war. Bis in die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts bezahlten die Deutschen ihre Einkäufe noch mit Gulden, Talern und Kronen. Dann kam die Mark. Doch im Ersten Weltkrieg verpulverte das Deutsche Kaiserreich 164 Milliarden, ohne sich darum zu scheren, ob die frisch gedruckten Scheine aus der Notenpresse auch gedeckt waren. Sie waren es nicht. Und auf den verlorenen Krieg folgte das monetäre Desaster. Stellen Sie sich vor, der Heizwert eines Bündels Banknoten soll damals höher gewesen sein als der Kohle, die man dafür kaufen konnte. Und die Reichsmark war einen Krieg später auch nichts mehr wert. Aber wie gesagt, die Zeit der Kriege ist passé. Wir machen uns fit für die Ewigkeit mit stabilem, gesundem Geld. Das Geld. Es ist ja nicht so, dass es sich bündeln, mit rosigen Banderolen bändigen, rollen ließe, in die Matratze stopfen für immer, der Gestalt, dass du einfach einschlafen könntest und davon träumen, wie du es erbst, druckst, aus dem Fenster wirfst, austeilst, vernichtest, hast. Wie du dastehst mit erhobenen Händen und zitterst und einer brüllt, zieh dich aus für 12 Mark, für 12 Millionen leg dich hin, stirb entweder oder kämpfe darum, bis es hell wird draußen. Nein, so ist es nicht. Es ist ja nicht so, als ob du es haben, nicht haben, fassen, anfassen könntest. Es riecht ja nicht, knistert nicht, hat kein Wesen, sondern es tropft psychisch, fehlt von selber, sammelt sich innen, rinnt, gerinnt. Dickflüssig überschwemmt es beim letzten Fixing alles, was telefoniert. Und zwar dergestalt steigt es, dass nur die Leichen nicht davon trinken. Doch dann fällt es wieder, fehlt, verdunstet und tropft von Neuem, wirtschaftlich und von selber. Warum man eine so gut funktionierende deutsche Währung, die das Vertrauen hat, die eine Weltwährung ist, um irgendeiner Vision und Idee willen aufs Spiel setzt, ist mir völlig schleierhaft, völlig unbegreiflich. Man kann das machen, wenn die Bedingungen gut sind, wenn wir in einer wachsenden Wirtschaft sind, wenn die Arbeitslosenzahlen zurückgehen, wenn die Staatsverschuldung unter Kontrolle ist, kann man das organisieren. Oder man kann es machen für 3, 4 Länder, Deutschland, Österreich, Holland und mit Belgien und so weiter, die könnten eine Währungsunion beginnen. Aber eine Währungsunion mit 11 Ländern zu beginnen, halte ich also für ein tollkühnes Abenteuer, von dem ich auch überzeugt bin, dass es nicht gelingen kann. Wieder so ein Skeptiker. Noch schlimmer, Herr Professor Nölling, Wilhelm Nölling, Sie sind sogar vors Verfassungsgericht gezogen, um gegen den Euro zu klagen. Dabei müssten Sie als ehemaliger Zentralbankrat der Bundesbank doch wissen, dass unser Euro alles andere als Spielgeld ist. Ich habe ja die Reichsmark bis 1948, ich war bin 33 geboren, habe natürlich die Reichsmark 10, 12 Jahre erlebt und gesehen, was man dafür kaufen konnte und nicht kaufen konnte. Und das war ja ab 20. Juni 1948 von einem Tag auf den anderen ganz anders. Die Welt war ganz anders. Von da ab hat Geld ja eine große Rolle für uns alle gespielt. Wir konnten uns darauf verlassen, dass die Kaufkraft einigermaßen gesichert sein würde und dass das Geld ordentlich funktionieren würde. Das haben wir ja nur 50 Jahre erlebt. Damals wurden die Reichsmarkbeträge 10-1 ja abgewertet. Aber es war die Hoffnung, die sich schnell erfüllte, wir kriegen für das schlechte Geld gutes Geld. Und heute sagt man, und daraus resultieren auch die Ängste der Menschen, dass wir das gute Geld, das wir haben, für ein Geld abgeben, von dem überhaupt niemand genau sagen kann, ob es sich so entwickelt. Ich muss es nochmal betonen. Euroland ist nicht durch eine Währungsreform entstanden, die ihr Geld entwertet. Nichts weiter ist passiert, als dass die Wechselkurse der beteiligten Währungen zueinander ein für allemal festgelegt sind. Herr Fürst wird Ihnen das genauer erläutern. Ich müsste theoretisch noch nicht mal den Euro einführen. Ich könnte sagen, innerhalb der Länder, die in die Europäische Währungsunion eintreten, wird keine Schwankungsbreite mehr zugelassen. Ein Franc ist immer ein Drittel einer D-Mark. Ein Peseta ist immer, das in den Wechselkurs kenne ich jetzt nicht genau, ein Pfund liegt um die 2 Mark zum Beispiel. Und ich sage, da wird jetzt nichts mehr dran geändert. Dann ist es der gleiche Effekt, wie wir jetzt mit dem Euro haben. Wenn ich sowieso nichts ändere, dann kann ich doch auch sagen, wir geben dem Teil jetzt einen Fantasienamen und den nennen wir dann Euro und den nennen wir Cent. Mehr ist nicht passiert. Es ist also nur eine technische Umstellung. Die Butter wird nicht dadurch teurer werden, dass ich sie jetzt auf Euro und auf Cent ummünze. Und das geht noch einmal an Ihre Adresse, Herr Nölling. Warum lassen Sie sich nicht von unserer großen Vision begeistern? Wer in Europa seine Rechnungen in derselben Währung bezahlt, führt keinen Krieg gegeneinander. Mit Ausnahme der Jugoslawen. Aber denen fehlt eben der gemeinsame christliche Hintergrund. Außerdem sind die Regeln für alle beteiligten Länder gleich und ohne größere Schwierigkeit einprägbar, auch wenn der Name dieser Regeln, ein bisschen ungewöhnlich klingt. Aber die Zeitungen haben das Wort so häufig gedruckt, dass es inzwischen auch dem Schulkind leicht von den Lippen fließt. Konvergenzkriterien. Da weiß doch gleich jeder, was gemeint ist und woran er ist. Konvergenzkriterien. Sie sorgen dafür, dass der Euro so hart ist wie die Mark. Hart, eine stabile Währung, egal wie viel daran herumkritisiert wird. Ich sage Ihnen nur mal ein Beispiel aus der Natur. Wenn ein Baum dünn und lang und schräg ist und es ist starker Sturm, dann geht kein Mensch an diesem Baum vorbei. Bei starkem Sturm zeigt sich das besonders, weil er Angst hat, der fällt um. Das heißt, schräg und lang und dünn zu sein, ist ein Zeichen von nicht gerade vertrauenserweckend, von Unsicherheit. Und die 1 auf der Europamünze, auf der Euromünze, ist lang und dünn und schräg. Lang und schlank, das hat Stil, Herr Paldis. Unsicher sind in Europa doch eher die Dicken, meinen Sie nicht? Aber zurück zu den wichtigen Dingen, den Konvergenzkriterien. Sie sind das eigentliche Rückgrat von Euroland. Ich sage nur Stabilität der Wechselkurse, Preisstabilität, niedrige Zinshöhe bei den langfristigen Zinsen, Haushaltsdisziplin. Da achten wir ganz genau auf die Zahl vor dem Komma und die Zahl hinter dem Komma. Und wenn uns jetzt jemand vorwirft, wir hätten herumgetrickst und unseren Haushalt aufpoliert und andere Nationen hätten auch herumgetrickst, um die nötigen Zahlen präsentieren zu können, dann ist das üble Nachrede. Dass die teilprivatisierte France Telecom dem französischen Staat einmalig 37,5 Milliarden Franc überwies, wobei er als Gegenleistung Pensionsverpflichtungen der Telefongesellschaft übernommen hat, war natürlich vom Euro völlig unabhängig. Und dass die italienische Regierung einen Zuschlag zur Einkommensteuer erhoben hat, ist doch legitim. Zeugt von Fantasiereichtum. Der nationalen Haushaltsfrage haben wir deswegen so besonderes Gewicht beigemessen, um auch sicherzustellen, dass die Bemühungen der einzelnen Mitgliedstaaten, im Rahmen ihrer finanziellen Verhältnisse zu leben, nicht nachlassen. Wenn Sie so wollen, ist es wie in einer Ehe. Wenn jemand nur Schulden und jemand nur Vermögen mitbringt, dann muss man sich schon ziemlich gern mögen, um das auszugleichen. Da aber hier in einem gemeinsamen Europa von Politik und von Fakten die Rede ist, ist damit gern mögen nicht immer so viel getan. Wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Und deswegen ist es auch wichtig, dass alle eine vernünftige Haushaltsdisziplin und ihre Haushalte in Ordnung gebracht haben. Aus fremden Beuteln ist gut blechen. Es kann eben nicht sein, dass ein Land Geld ausgibt, was ein anderes zurückbezahlt. Nein, das ist auch nicht vorgesehen. Jede Regierung ist für ihren Haushalt selbst verantwortlich. Und wenn sie es nicht schafft, die Kriterien einzuhalten, drohen heftige Geldstrafen. Strafe ist eben das beste Erziehungsmittel. Das hat sich immer wieder gezeigt, dass man mit antiautoritärem Laissez-faire nicht weit kommt. Wissen Sie, was mich am meisten ängstigt an diesem Kriterium Staatsverschuldung? Als man den Vertrag 1991 unterzeichnete, lag die Gesamtverschuldung in Europa bei etwa 56%, als man den Vertrag unterschrieb. Und dann sagte man, naja, 60%, das ist also eine Marke, da sollte man nicht drüber gehen. Einige Länder waren eh drüber, wie Belgien und Irland und Italien sogar sehr stark drüber. Deutschland lag damals bei weniger als 42%. Wenn wir betrachten, was unter der, wenn man so will, Fuchtel von Maastricht nun 1997 ist, dann sehen wir, die Staatsverschuldung in Deutschland beträgt nicht mehr 42%, sondern 62%. Aber das, Herr Nölling, hat doch mit, wie Sie es nennen, der Fuchtel von Maastricht nichts zu tun, sondern geht auf das Konto der deutsch-deutschen Wiedervereinigung. Das hängt natürlich in erster Linie mit dem sehr schwachen Wirtschaftswachstum in Europa zusammen. In der Zeit, in der der Maastrichter Vertrag paraffiert war und in Kraft trat, hat Europa eben 5 Jahre lang ein außerordentlich schwaches wirtschaftliches Wachstum insgesamt gehabt, im Gegensatz zu der Zeit, bevor der Maastrichter Vertrag in Kraft trat. Und dies ist auch, gar nicht alleine, auch ein Ergebnis, dass sich die Völker ab 91, 92 nicht mehr getraut haben, eine auf Nachfrageausweitung und insgesamt bessere Ausnutzung aller Ressourcen ausgerichtete Politik zu betreiben. Sie haben immer gesagt, wir müssen jetzt sparen, wir müssen sparen, wir müssen sparen. Und je mehr man spart, desto schlimmer wird dieser Kreislauf. Die Wirtschaft braucht ein gewisses Maß an staatlicher Stimulanz. Es ist völlig überflüssig, dass immer noch Wirtschaftswissenschaftler gegen Wirtschaftswissenschaftler zu Felde ziehen, dieses und jenes prognostizieren, den Euro für verfrüht halten oder für längst überfällig. Unsere Spezialisten im Europäischen Währungsinstitut haben wirklich unendlich viel gerechnet und geprüft und diskutiert, um alle negativen Eventualitäten auszuschalten. Also ich will mich zu den Konvergenzkriterien gerne äußern. Wir müssen noch mal sagen, worum es sich da handelt. Es sind ja nun Kriterien, die ein Land erfüllen muss, wenn es Mitgliedsland der Europäischen Währungsunion werden will, die sich ausschließlich auf die Frage konzentrieren, ob der Euro stabil wird. Da heißt es, ein Land darf nur Mitglied werden in der Europäischen Währungsunion, wenn es nicht mehr als 3% der Neuverschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt hat. Ich halte gerade dieses Ziel für die Frage, wird der Euro stabil, wie wird sich die europäische Integration entwickeln, für ein völlig falsches Ziel. Ich will es am Beispiel deutlich machen. Wir hatten nach der deutschen Einigung, die ja sehr stark mit Staatsschulden finanziert worden ist, hatten wir eine Neuverschuldungsquote von über 4% und hatten gleichzeitig die niedrigste Inflationsrate, die Deutschland je hatte. Also den Zusammenhang zwischen Neuverschuldungsquote auf der einen Seite und Inflation auf der anderen Seite gibt es nicht. Aber ein anderes kommt damit zu tragen. Diese Politik, nämlich die Haushalte zu sanieren, vor allem die Ausgaben runterzufahren, um die Neuverschuldung abzusenken, die hat sich gesamtwirtschaftlich nicht nur in Deutschland, sondern in Europa katastrophal ausgewirkt. Ein Mann ohne Geld ist wie ein Wolf ohne Zähne. Wir sehen, das Herstellen, das Fitmachen für den Euro hat in Deutschland und in Europa Arbeitsplätze gekostet, weil der Staat in der konjunkturellen schwierigen Situation die Konjunktur noch belastet hat. Lied von der belebenden Wirkung des Geldes, zweite Strophe. Ach, sie gehen alle in die Irre, die da glauben, dass am Geld nicht liegt. Aus der Fruchtbarkeit wird Dürre, wenn der gute Strom versiegt. Jeder schreit nach was und nimmt es, was kriegt. Eben war noch alles nicht so schwer. Wer nicht gerade Hunger hat, verträgt sich. Jetzt ist alles Herz und Liebe leer. Vater, Mutter, Brüder, alles schlägt sich. Sehet, der Schornstein, er raucht nicht mehr. die freudige Luft, die uns gar nicht gefällt. Alles voller Hass und voller Neider. Keiner will mehr Pferd sein, jeder Reiter. Und die Welt ist eine kalte Welt. Und die Welt ist eine kalte Welt. Die Gesamtsituation in Europa ist ja so, währenddem wir uns unheimlich darauf kaprizieren, dieses Kunstgebilde Währungsunion herzustellen und den Euro herzustellen, haben wir in Europa in der Zwischenzeit die höchste Arbeitslosigkeit. Die Zahl der registrierten Arbeitslosen liegt bei 18 Millionen. Wir haben vor allem einen sehr, sehr hohen Anteil an jugendlichen Arbeitslosen und auf der anderen Seite auch an Langzeitarbeitslosen im Bereich der Älteren. Punkt, es ist eigentlich eine Katastrophe. Nun glauben Sie mir doch, unser Euroland ist kein Kaltland. Die gemeinsame Währung wird die Völkerverständigung fördern und Sie zu interessanten Reisen ins europäische Umland locken. Wenn Sie vorher mit 1000 Mark in der Tasche alle Grenzen der Europäischen Union einmal überschritten und an jeder Grenze Ihr Geld in die Landeswährung umgetauscht hätten, wäre der Betrag genau auf die Hälfte geschrumpft, ohne dass Sie irgendetwas erworben hätten. Jetzt können Sie reisen ohne Umtauschverluste. Sie werden die Nachbarländer lieben lernen und Sie müssen nicht mehr umrechnen, wenn Sie auf den Märkten einkaufen gehen. Hätte man in den Maastrichter Vertrag nur ein einziges zusätzliches Kriterium reingeschrieben, nämlich ein Land wird dann nur Mitglied der Europäischen Währungsunion, wenn die Arbeitslosenquote nicht höher ist als 6%, dann hätte das einen Zwang ausgelöst, in den europäischen Ländern etwas für die Beschäftigungspolitik zu tun. Und wir stehen jetzt vor dem Problem, der Euro kommt und er kommt in der Phase höchster Massenarbeitslosigkeit. Und jetzt gilt es, eine ganz, ganz wichtige Aussage zu enttarnen, sie als Lüge zu bezeichnen. Es ist lange Zeit auch in Deutschland von den Propagandisten dieses Projektes behauptet worden, der Euro wirke wie ein Jobwunder, würde neue Arbeitsplätze auslösen. In der Zwischenzeit wissen wir alle, das ist völliger Quatsch. Die Art, wie wir die Währungsunion herstellen durch diese martialische Schrumpfpolitik der Staaten, führt zum Anstieg der Arbeitslosigkeit. Und wenn es die Währungsunion denn gibt, wird sie aus sich selbst heraus keine Arbeitsplätze schaffen. Ein anderer Punkt ist, Dinge sind vertrauenswürdig, wenn sie ein Zentrum haben. Das heißt, ein Haus hat von Weitem als Zentrum den Eingang oder einen Weg dahin. Diese Münze hat kein Zentrum. Wenn man das genau mit dem Zirkel misst und man sieht es als Fachmann schon mit bloßem Auge, im Zentrum dieser Münze ist nichts. Das ist irgendwo links von England die Nordsee oder der Atlantik, aber es ist kein Zentrum drin. Und so häufen sich bei dieser Münze viele Dinge. Also, Herr Paltis, wir wissen jetzt, dass Ihnen die Euro-Münze nicht gefällt, aber sie ist beschlossene Sache. Und auf der Rückseite befindet sich ja auch der von Ihnen geforderte Kreis mit den 12 Sternen, dessen Inneres jede Nation nach ihrem Gusto gestaltet hat, wie Sie wissen. Italien präsentiert auf seinem 1-Euro-Stück hinten sogar den Homo Vitruvianus von Leonardo da Vinci und auf dem 50-Cent-Stück den Kopf der Venus von Botticelli. Und der Bundesadler hinten auf dem deutschen 1-Euro-Stück ist doch eine Erinnerung in Dankbarkeit an die deutsche Mark. Wir haben uns mit der Rückseite bewusst nicht beschäftigt, weil die Vorderseite ist der Ausweis des Produktes. Genau wie ein Mensch keine zwei Gesichter vorne und hinten hat, außer Janus, dem Gott, nicht, mit den zwei Gesichtern. Aber wenn hinten ständig neue Länder auftauchen, es steigert ganz bestimmt auch nicht das Vertrauen. Es macht die Währung interessanter, nicht? Es macht sie vielfältiger, aber umso mehr zwingt es mich vorne, das Einheitliche dieser Länder zu zeigen. Nicht, dieser Ländergemeinschaft. Der Bundesbankpräsident hat durch sein Büro schreiben lassen, der Zwölferkreis von Stern sei ja auf der Rückseite. Nicht? Ja, was sucht er auf der deutschen Rückseite? Drei Dinge treiben den Menschen zum Wahnsinn. Die Liebe, die Eifersucht und das Studium der Währungsprobleme. Das hat kein Geringerer geschrieben als der berühmte John Maynard Keynes, Gott hab ihn selig, der ja wirklich ein Großmeister der Wirtschaftswissenschaft war. Er ist nicht dem Wahnsinn verfallen und wir sind es auch nicht. Wer für uns arbeitet, natürlich in erster Linie die Besatzung der Europäischen Zentralbank im Frankfurter Eurotower, ist nach äußerst strengen Kriterien erwählt worden. Nicht nur, dass die Bewerber eine hervorragende professionelle Qualität nachweisen mussten, nein, auch ihr Geisteszustand wurde auf seine Belastbarkeit geprüft. Denn diese Spezialisten arbeiten Tag und Nacht daran, den Euro zu einer bedeutenden Währung zu machen. Ich halte es wirklich für ausgeschlossen, dass eine Zentralbank ordentlich funktionieren kann, die von Lappland bis zur Algarve, von Sizilien bis in den Norden Irlands mit, man muss das wirklich mal aussprechen, mit einem einzigen Zinssatz, mit einem einzigen Zinssatz, die gesamte Geldversorgung der Zentralbank für die Banken und damit für die Wirtschaft regelt. Dass man überhaupt auf die Idee kommen kann, mit so etwas anzufangen, zeigt, wie verwirrt wir sind. Wir nicht, sondern die Politik, die dies will. Es wird nicht gelingen. Man kann nicht einen Anzug schneidern, einen Zinssatz nehmen für ganz Europa, unabhängig davon, wie die jeweilige wirtschaftliche Situation in den jeweiligen Ländern ist. Wenn es in Spanien beispielsweise aus welchen Gründen auch immer mal zu hohen Preissteigerungen kommen sollte und in Deutschland aus welchen Gründen auch immer eben keine Preissteigerungen sind, dann muss sich diese Bank überlegen, wie wird sie mit den Preissteigerungen in Spanien fertig? Sie hat es sehr schwer, hier einen Durchschnitt anzulegen. Das könnte man so als Rasenmähermethode bezeichnen. Und die wird in der Geldpolitik in Europa nicht funktionieren, zumal jedes einzelne nationale Parlament, jede einzelne nationale Regierung ja nach wie vor für die Wirtschafts- und Finanzpolitik für ihre Bevölkerung zuständig und verantwortlich ist. In dieser entgötterten Welt, oder haben Sie etwas zu verschenken, behelligen mich Menschen mit Fragen, wer von uns hat das schon, die in mir eine wilde Sehnsucht wachrufen, haben Sie eigentlich Ihren Freistellungsauftrag bei uns eingereicht? Nach jenen Fragen, auf die Menschen wie ich noch eine Antwort wussten. Welches ist die wahre Natur Gottes? Woher kommt das Böse? Wohin gehen wir? Was können wir erkennen? Warum Kunst? Das Bankgebäude ist hoch und glänzend. Im Inneren schimmern prachtvolle Schalter. Bitte Abstand halten, mahnt eine Leuchtschrift. Schwierig, wenn alles lockt. Du, berühr mich. Es gibt ja so eine These im Rahmen der Globalisierung, die sagt, die Finanzmärkte, die internationalen Finanzmärkte, die geben an, wo es lang geht. Wir brauchen eigentlich gar keine demokratischen Entscheidungen mehr. Wir müssen nur uns angucken, was die Finanzmärkte wollen. Das ist aber das Ende jeglicher Politik und ist eine absolute Katastrophenorientierung. Wir brauchen mehr Kontrolle. Wir müssen die Politik wieder zurückholen in die Ökonomie und uns dem Terror, den die Ökonomie derzeit ausübt, entziehen. Geld regiert die Welt. Sowas hat es überhaupt noch nie gegeben, dass eine europäische Zentralbank absolute Macht hat über das Geldgeschehen und damit über das Wirtschaftsgeschehen, aber keinerlei Einbettung in irgendeine größere politische Verantwortung. Sie ist zwar in gewissem Sinne ein bisschen rechenschaftspflichtig, aber im Grunde soll sie nur jedes Jahr sagen, also entweder wir haben Preisstabilität erreicht oder nicht. Und wenn sie sie nicht erreicht, dann wird sie mit ihrer Zinspolitik rigide werden, restriktiv werden. Das ist die Sorge, die man haben muss, um internationales Vertrauen an den Finanzmärkten zu gewinnen, wird diese Bank wahrscheinlich eher restriktiv sein. Das mit dem Freistellungsauftrag sollten Sie so schnell wie möglich klären. Hier jedenfalls liegt kein Freistellungsauftrag von Ihnen vor. Haben Sie den Freistellungsauftrag etwa bei einer anderen Bank eingereicht? Dann würde ich an Ihrer Stelle dort unverzüglich anfragen. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was soll das alles? Die Türen der Bank öffnen sich lautlos. Die Schalterhalle brummt vor Leben. Der Mann hinterm Schalter weist in die Stille. Im Raum des Kollegen lastet das Schweigen. Sie müssen doch einen Brief von uns in Sachen Freistellungsauftrag bekommen haben. Natürlich ist so eine Währungsumstellung nicht ganz umsonst zu haben. Da greifen auch die Unternehmer tief in die Tasche. Vielleicht können Sie, Herr Dieter Hagen, als Vizedirektor einer Spielbank uns verraten, was Sie der Euro kostet. Das wird eine ganz erhebliche Summe sein. Ich kann im Moment keine Schätzung abgeben, aber es wird sehr viel kosten. Und ich weiß, dass ein 5-Mark-Jeton, den wir heute kaufen müssten und produzieren lassen müssten, circa 6,50 Mark kostet im Einkauf. Und wir haben Jetons in Höhe von 3,5 Millionen Mark circa hier in der Spielbank Bad Zwischenahn. Und das ist schon ein Kostenfaktor. Wir haben schon mit dem Jetonhersteller in Frankreich, mit der Firma Bourgogne und Grasset, Kontakt aufgenommen, weil wir ja zum Zeitpunkt der Einführung des Euro hier auch unsere Jetons auswechseln müssen. Denn der Jeton, der heute 5 Mark kostet und für 5 Mark gekauft wurde, der wäre ja, wenn wir weiter diese Jetons verwenden würden, dann etwa 8 Mark oder 8,50 Mark wert. Und wer heute also solche Jetons bunkern würde, könnte die dann ja viel teurer wieder an uns verkaufen. Und wir müssen natürlich auch alle unsere Automaten umrüsten. Die Automaten sind ja mit hochkomplizierten elektronischen Münzprüfern ausgestattet. Und der Euro wird ja eben auch eine andere Zusammensetzung in der Legierung haben und wird sicher auch eine andere Größe und ein anderes Gewicht haben. Und entsprechend müssen natürlich unsere Münzprüfer auch eingestellt sein. Und wir müssen natürlich auch rechtzeitig die entsprechenden Bargeldreserven in Münzen für den Automatensaal vorrätig haben. Denn was da in den Automaten und in den Kassen liegt, das ist tonnenschwer. Denn Sie müssen sich vorstellen, 1000 Mark in Markstücken heute wiegen 5,5 Kilo, was da ein Gewicht zusammenkommt und was wir an Bargeldreserven in Münzen hältern müssen. Das Gros der Automaten in unserem Euroland funktioniert natürlich mit Chipkarten, die mit Geld aufgeladen sind, so wie die öffentlichen Telefone. Aber in den Spielbanken muss es eben weiter ordentlich klingeln und klappern, sonst macht's ja keinen Spaß. Für unsere neuen elektronischen Münzprüfer ist der Euro kein Problem. Jetzt hat dieser Euro auch aus wunderbaren modischen Gründen außen einen goldfarbigen Ring, der kein Gold ist, innen ein silberne Metall, was erstmal schön progressiv ist, aber unklassisch. Wenn man schon futuristisch werden soll, dann soll man bitte so viel Ökologie beibehalten, dass man sagt, das Ding muss irgendwann recycelt werden, dann mache ich nicht noch extra zusätzliche Metalle da rein. Was man jeder Milchtüte ankreidet, nämlich außen Pappe, innen Aluminium, das muss man nicht noch auf der neuen Währung vormachen, wie schön das ist, nicht? Denn dann kann die Milchtüte es ja auch weitermachen. Also hier geht es jetzt nicht um Milchtüten, Herr Paldis, sondern um die Sorge der Bürger, um ihre Sorgen, meine Damen und Herren, dass sie die Kosten der Währungsumstellung tragen, vielleicht sogar ohne es zu bemerken. Wie denken Sie darüber, Herr Fürst? Wer sie zu tragen hat, letztendlich wir alle. Da wird immer gesagt, da gibt es die bösen Unternehmen und die legen die Kosten um auf die Verbraucher. Natürlich muss ich die Kosten wieder reinkriegen. Es sind aber einmalige Umstellungskosten, die ich über Jahre hinweg durch Vorteile wieder reinbekommen kann. Ich denke, da es ein volkswirtschaftlicher Prozess ist, der ja, wenn man ihn genau nimmt, nicht mal nur auf Deutschland gemünzt ist, sondern diese Kosten werden in Gesamteuropa in nahezu gleicher Höhe anfallen, weil jeder diese Kosten hat, neues Formularwesen, neues Meldewesen, neue Preisauszeichnungen, neue Bilanzen, alles Mögliche, was ich jetzt umstellen muss. Das greift volkswirtschaftlich und damit muss es auch eine Volkswirtschaft tragen. Es wird also insgesamt, die Gewinne der Unternehmen werden darunter zu leiden haben, die Preise werden steigen und der Staat wird natürlich zu zahlen haben. Wenn ich aber sage, an der Volkswirtschaft nehmen private Haushalte, öffentliche Haushalte und Unternehmen teil, dann kann man sagen, alle drei werden zahlen müssen. Das ist der Preis, den wir für ein gemeinsames Europa bezahlen, weil wo soll dieses herkommen? Entweder es kommt aus einer Erhöhung der Verschuldung oder wir zahlen es aus Steuergeldern. Genauso wie wir den Druck der Münzen und den Druck des Papiers, der neuen Geldnoten bezahlen. Auch das sind Dinge, die wir als Verbraucher bezahlen und die ein gemeinsames Europa, dieses gemeinsame Haus oder das Euroland uns einfach kosten werden. Der Freistellungsauftrag ist nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern. Trifft das auf Sie zu? Was macht der Wind, wenn er nicht weht? Wie kommt das Salz ins Meer? Warum und zu welchem Zweck studieren wir Universalgeschichte? Der Sachbearbeiter strahlt und erhebt sich. Ich bin für Sie da, falls Sie Fragen haben. Oh, gut zu wissen. Und er entlässt mich in diese entgötterte Welt. Ununterbrochen höre ich, und die Statistiken zeigen es auch, dass die Angst um ihr Geld haben, ins Ausland gehen. Wir haben ein Ausmaß an Kapitalflucht aus Angst vor dem Euro, das ist unglaublich. Es ist ein Thema, das tabuisiert wird, ist schlimm, dass es tabuisiert wird, weil alle, die das sehen und die das auch beklagen und bedauern, sagen, oh Gott, wenn wir das noch an die große Glocke hängen, wird es ja noch schlimmer. Ich weiß es, dass die Vermögensverwalter, die Steuerberater, die Wirtschaftsprüfer, die Banken, die haben Hochkonjunktur, indem sie verängstigte Menschen an ihren Schaltern sitzen haben, die fragen, was kann ich mit meinem Geld machen? Kaufen Sie Immobilien. Die D-Mark geht, das Haus bleibt. Wer zu spät kommt, den bestraft der Euro. Der Euro kommt. Sichern Sie sich Ihre Zukunft. Hochwertige Ferienimmobilie in Cuxhaven. Der Euro kommt. Wir bieten interessante Kapitalanlagen in der Schweiz. Aktien im Hinblick auf den Euro besonders günstig. Jetzt rief mich eine Frau an, die sagt, wir haben ein größeres Objekt verkauft. Wir haben das Geld. Können Sie mir sagen, was ich damit machen soll? Wir haben Angst. Wir wissen nicht, was der Euro bringt. Dies passiert jeden Tag und die Statistiken zeigen es nach meinem Eindruck eindeutig, dass riesige Kapitalströme aus Deutschland, vor allem in die Vereinigten Staaten, aber auch nach England, auch nach Kanada, auch in die Schweiz gegangen sind. Und dass dies natürlich dazu führt, dass in Deutschland das Geld, das wir hier brauchen, das kapitalkräftige Leute haben, das fehlt hier. Das sollte man hier in Investitionen stecken. Das schmerzt uns natürlich, dass so viele Deutsche eine Inflation des Euro befürchten und den Dollar bevorzugen. Als hätte der nicht auch schon etliche Krisen hinter sich. Inflation, das wissen Sie sicher, leitet sich ab von dem medizinischen Begriff Inflatus, was so viel heißt wie aufgebläht. Inflationäres Geld ist nicht mehr wert als sich verflüchtigende Luft. Nicht aber unser Euro. Sicher, manches mag auf Sie wie ein Schock wirken. Die Zahl auf Ihrem Lohnzettel hat sich fast halbiert. Die Kapitalansammlung Ihrer Lebensversicherung scheint enorm geschrumpft zu sein. Sie wissen nicht, wie viel Rente Sie noch bekommen. Unser Experte jedenfalls rät: Tätigen Sie keine Investition, die Sie nicht auch ohne den Euro getätigt hätten. Verkaufen Sie nicht Ihre ganzen Aktien, Ihre ganzen festverzinslichen Wertpapiere oder Ihre Immobilien, weil Sie glauben, der Euro kommt und Sie müssen Ihr Geld in Dollar oder in Schweizer Franken anlegen. Tätigen Sie die Investitionen, die Sie auch ohne den Euro tätigen würden, dann sind Sie auf der absolut richtigen Seite und auf der sicheren Seite. Der Künstler sagt zum Geld: Geld ist doch nicht die Welt. Da sagt das Geld: Mein Gott, das habe ich ja noch nie gehört. Ein solcher Satz ist goldeswert. Verkaufst du mir den Schrott? Der Künstler ruft: Hinaus, verlass sofort mein Haus. Das Geld nimmt seinen Hut und lächelt: Mein ist gut. Groß sind des Künstlers Leiden. Das Geld fragt ihn: Wie wär's mit uns beiden? Mit uns wird das nie was, erwidert er knapp, hängt sich beim Geld ein und zieht mit ihm ab. Wenn ich W.H.D. Paldes heiße, dann schreibe ich das auch in jeder Unterschrift deutlich hin. Und Sie machen Ihre Unterschrift unter einem Brief auch nicht einfach in das Ende des Brieftextes rein, sondern Sie machen es da, wo der Brief zu Ende ist und die Fläche weiß und klar ist. Und hier ist dieses Wort Euro auf die Landschaft, auf die Schaschlikspieße, auf alles raufgeschrieben. Und das zeugt davon, dass man kein Selbstbewusstsein hat oder nicht weiß, wer man ist oder keinen Wert drauf legt. Also wie diese Währung ist, möchte ich gar nicht sagen. Aber der Verdacht drängt sich natürlich auf, dass man sagt, die Leute wollten einfach durch einen schönen Schein, durch irgendwie Blendwerkzeuge, so ein bisschen Philip Stark ist so ein Designer, der momentan Mode ist. Und das ist eine Münze wie eine Medaille aus einem Designershop, nicht? Da könnte man Number One draufschreiben und könnte das dann als Disco-Plakette nehmen oder irgendwas. Aber eine wirkliche Münze, die Vertrauen und Sicherheit und Wert ausstrahlt, ist es nicht. Sie müssen ja bedenken, jede Bank nimmt zum Beispiel, oder ja, Banken sind ein gutes Beispiel, sie nehmen ruhige, glatte, klare Schriften schon, damit keiner aufs Gefühl kommt, diese Bank ist windig oder so, was ja auch viele Banken sind, trotz ihrer klaren Schriften. Aber sie treten wenigstens als sicher und ruhig auf. Und das würde man dieser Münze auch zumuten. Wie können Sie sich nur so an Äußerlichkeiten verbeißen, Herr Paldes? Wahrscheinlich ist es gar nicht nur das Äußere, das Sie stört. Wir Deutschen haben ein sehr inniges, vielleicht übertrieben inniges Verhältnis zu unserer D-Mark gehabt, zugegeben. In diesem Jahrhundert hatten wir wenig Grund, auf unsere Taten stolz zu sein, aber mit der D-Mark brauchten wir uns vor niemandem zu verstecken. Sie wurde in kurzer Zeit Zeichen unserer Stärke. Verständlich, dass der Abschied schwer fällt. Doch bedenken Sie, dass Euroland etwas Besseres zu bieten hat. Halten Sie sich doch an den Rat unseres psychologischen Unternehmensberaters Peter Kruse. Es ist vielleicht noch gar nicht mal dieser betriebswirtschaftliche oder finanzielle Teil, der uns da irritiert, sondern es sind tatsächlich diese alltäglichen Änderungen, dass Sie nicht mehr rechnen können, ein Pfund Butter kostet so viel, sondern dass Sie tatsächlich da plötzlich umdenken müssen, wo Sie normalerweise sagen, das habe ich im Gefühl, das ist ein Erfahrungswert, ich weiß, was ein Pfund Butter kosten darf. Und plötzlich müssen Sie neu nachdenken. Das passiert uns jedes Mal, wenn wir im Urlaub sind. Und ich glaube, manche Leute geben im Urlaub deshalb viel Geld aus, weil sie nicht einschätzen können, was eine Sache kosten darf. Und dann merkt man erst, wie anstrengend das ist, mit solchen Umrechnungen tatsächlich umzugehen, weil unser Gehirn versucht immer, möglichst viel auf die Erfahrungsseite zu bringen. Also auf die Seite, wo ich nicht mehr nachdenken muss. Ich denke, viele sind auch noch gar nicht so richtig darauf eingestellt, weil, ja, wann soll das kommen? 1999, 2000, 2001. Bis dahin haben die meisten so mit sich selber zu tun und wissen auch gar nicht, ja, was verdienen sie eigentlich 1999 oder 2000? Und haben sie überhaupt noch Geld, was sie zum Euro machen können? Sie, Hans Koppi, gehören zu den 18 Millionen Deutschen, die erst im Sommer 1990 ihr wertloses Geld gegen die D-Mark eingetauscht haben. Und jetzt werden sie Teil einer noch größeren Geldgemeinschaft. Ist es nicht ein wunderbares Gefühl? Solange ich für meine Arbeit ein Entgelt bekomme, ist mir das egal, ob das in Dollar oder Franken oder Euro oder D-Mark. Also die D-Mark macht mich nicht sicherer und stolzer, weil ich weiß, ich lebe in einer ungewissen Zeit, in einer unsicheren Zeit. Und mit der werden wir weiterleben, mit D-Mark oder Euro. Übergangszeiten sind halt immer etwas unsicher. Aber freuen Sie sich doch. Die neuen Preise werden Ihnen nur am Anfang seltsam vorkommen. Eine Hose, die für 169,90 Mark verkauft wurde, kostet bei einem Umrechnungskurs von 1,97 in Anlehnung an den EQ nur noch 86,24 €. Ich weiß, die Verbraucherverbände sind Sturm gelaufen, um den Handel für eine möglichst lange Zeit zu einer doppelten Preisauszeichnung und doppelten Registrierkassen zu zwingen. Aber was soll der Aufwand? Längst liegen die Taschenrechner bereit, um ihnen jede versteckte Preiserhöhung sofort anzuzeigen. Am besten befolgen Sie den Rat unseres Psychologen. Schaffen Sie einfach bei sich die Bereitschaft zu sagen, ich weiß, dass ich jetzt für eine Weile mich wieder so verhalte, wie ich mich als Kind verhalten habe, als ich zum ersten Mal begreifen musste, was eine Mark wert ist. Da haben Sie auch irgendwann gelernt, das einzuschätzen. Das wird Ihnen jetzt halt auch passieren. Das heißt, tun Sie das, was der Körper tut. Wenn der Körper irgendwo etwas verändern muss, dann schickt er da mehr Blut hin. Er versorgt diesen Teil besonders. Und im Prinzip kann man nur sagen, richten Sie Ihre Aufmerksamkeit kurzfristig auf das Geschehen. Gehen Sie mit voller Intensität in die Veränderung. Dann werden Sie nach kurzer Zeit wieder vergessen können, dass da jemals eine war. Gehen Sie kurz und heftig daran, es ist keine riesige intellektuelle Aufgabe und dann ist das morgen überhaupt nicht mehr interessant. Lied von der belebenden Wirkung des Geldes, dritte Strophe. So ist auch mit allen Guten und Schönen, es verkümmert rasch in dieser Welt. Denn mit leeren Magen und mit bloßen Füßen ist man nicht auf Größe eingestellt. Man will nicht das Gute, sondern Geld, und man ist von Kleinmut an gehaucht. Aber wenn der Gute etwas Geld hat, hat er doch, was er zum Gutsein braucht. Wer sich schon auf uns hat eingestellt hat, blicket ihn an, der Schornstein raucht. Ja, da glaubt man wieder an das menschliche Geschlecht, edel sei der Mensch, gut und so weiter. Die Gesinnung wächst, sie war geschwächt, fester wird das Herz, der Blick wird weiter, man erkennt, was Pferd ist und was Reiter, und so wird das Recht, das wieder Recht, und so wird das Recht, das wieder Recht. Man könnte zu den Winkeln nochmal sagen, wenn etwas schräg steht, verliert es damit automatisch den Eindruck an Sicherheit. Noch unsicherer wird es allerdings, wenn es verschiedene Schrägen aufweist. Und der Euro besteht nur aus Schrägen. Zum Beispiel steht die 1 auf eine andere Art schräg als die Buchstaben von Euro, was eine Todsünde für jeden Typografen eigentlich ist. Dann sagt man, was suchen die immer mit ihren Zahlen da drin? Nicht? Es handelt sich doch hier um Ästhetik. Es handelt sich nicht um Ästhetik, sondern es handelt sich um Vertrauen. Um Vertrauen in eine Währung. Und Vertrauen in eine Währung erreiche ich nicht durch Ästhetik allein. Es sei denn, ich benutze Ästhetik so, wie Leonardo da Vinci sie benutzt hat. Der hat nämlich gesagt, jeder Künstler sollte zu Anfang erstmal Mathematik lernen. Und wenn er an die Arbeit geht, dann soll er sie wieder vergessen. Und Leonardo ist da noch viel weiter gegangen als Plato. Über dessen Akademie stand ja bekanntlich, ich kann das Wort sogar auf Griechisch, Medeis ageometretos eis ito. Und das heißt, niemand, der nichts von Geometrie versteht, soll hier eintreten. Und der hat nicht zeichnen gelehrt, Plato, sondern der hat denken gelehrt. Plato, Gott hab ihn selig, war ein großer Europäer. Da tut es einem fast leid, dass es die Griechen angesichts solcher Vorfahren nicht geschafft haben, unsere Konvergenzkriterien zu erfüllen. Wir in Euroland werden auf sie warten. In der Zwischenzeit wird dank des vergrößerten Binnenmarktes mit immerhin 380 Millionen Menschen und unseres guten Ansehens in der Welt die Arbeitslosigkeit sinken. Unabhängig von Ihrer Ansicht, Herr Paldis, dass der Euro unsicher, ohne Selbstbewusstsein und schräg sei. Der allgemeine Wohlstand wird uns zusammenschmieden und die Vereinigten Staaten von Europa werden Gestalt annehmen. Der Euro ist der erste Schritt. Er hat den großen Vorteil, er ist quantitativ messbar. Versuchen Sie mal, Politik zu messen. Steuern wird das nächste sein, weil ich es ein bisschen zumindest messen kann. Ich muss natürlich sagen, das Verhältnis direkter und indirekter Steuern, das muss jetzt langsam harmonieren. Ich habe in anderen Ländern, in Frankreich beispielsweise, eine höhere Mehrwertsteuer. Ich habe aber niedrigere direkte Steuern, also Einkommensteuern. Wenn jetzt dadurch die Waren in Frankreich teurer sind, aufgrund der höheren Mehrwertsteuer als in Deutschland, dann wird Frankreich natürlich sehr schnell sagen, die kaufen alle bei euch. Als nächstes werden wir über die Steuer reden. Ich denke, dass das Ziel sein wird, eine komplette europäische, auch politische Union zu schaffen. Dann mit einer Regierung. Ich glaube, die Macht, Geld zu verdienen, ist eine Gabe Gottes, die weiterentwickelt und nach unseren besten Möglichkeiten zum Wohl der Menschheit gebraucht werden soll. Ausgestattet mit der Gabe, die ich nun mal habe, glaube ich, dass es meine Pflicht ist, Geld zu verdienen und immer noch mehr Geld und dieses Geld, das ich verdiene, zum Besten meiner Mitmenschen zu gebrauchen, entsprechend den Vorschriften, die mir mein Gewissen auferlegt. John Davison Rockefeller. Money makes the world go round. Der Euro, die Angst und die Zahl vor dem Komma. Ein Feature von Mechthild Müser. Mit Texten und Gedichten von Bertolt Brecht, Jorge Luis Borges, Hans-Magnus Enzensberger und Robert Gernhardt. Es sprachen Ursula Hinrichs, Friedhelm Tock und Cornelia Schramm. Ton und Technik Birgitta Tunkel und Frauke Schulz. Regieassistenz Werner Staats, Regie Hans-Helge Ott. Redaktion Kai Schlüter. Eine Produktion von Radio Bremen mit dem Sender Freies Berlin aus dem Jahre 1998. Radio Bremen 2. Das Feature am Montagabend. Ergänzende Informationen zu der eben gehörten Sendung finden Sie im Internet unter www.radiobremen.de. Schreiben Sie Radio Bremen bitte in einem Wort. Und hier noch ein Hinweis auf eine öffentliche Veranstaltung der Feature-Redaktion. Morgen, am Dienstag, 28. April, bringen wir um 11 Uhr in der Universität Bremen eine Sendung zu Gehör. Anschließend kann mit der Autorengruppe und dem Regisseur über die Sendung diskutiert werden. Der Titel: Techno und Ecstasy – Die Geschichte einer Wochenendbeziehung. Die Sendung entstand im Kurs Kreatives Schreiben an der Universität Bremen unter der Leitung des Regisseurs Detlef Michelers. Sie handelt vom Drogenmissbrauch in der Techno-Szene in und um Bremen. Öffentliche Vorführung und Diskussion morgen, Dienstag, 28. April um 11 Uhr in der Universität Bremen, Fachbereich 10, Gebäude GW2, Raum A4490. Die Veranstaltung ist im Gebäude ausgeschildert. Es ist 22 Uhr, die Nachrichten. Magdeburg. Nach dem Bonner SPD-Präsidium hat auch der SPD-Landesvorstand in Sachsen-Anhalt Gesprächen mit der CDU zur Bildung einer großen Koalition zugestimmt. Ministerpräsident Höppner bekräftigte nach der Sitzung des Landesvorstandes seine Offerte. Er sagte, nach dem hohen Stimmgewinn für die rechtsextreme DVU müsse schnell eine stabile Regierung gebildet werden. Der SPD-Landesvorstand bestätigte Höppner zufolge den Fahrplan für die nächste Zeit. Danach sollen mit CDU und PDS Gespräche geführt werden. Konkrete Koalitionsverhandlungen werde es aber nur mit der CDU geben, hieß es. München. Nach dem Ausgang der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat sich CSU-Chef Weigel dafür ausgesprochen, um die Wähler der rechtsextremen Parteien zu werben. Auf dem CSU-Bezirksparteitag sagte Weigel, diese Menschen dürften nicht ausgegrenzt oder stigmatisiert werden. Es gehe darum, die Wähler, die der Union aus Verärgerung oder Enttäuschung einen Denkzettel verpasst hätten, wiederzugewinnen. Dies sei jedoch mit Softie-Themen, wie es mancher in der CDU glaube, nicht zu schaffen. In Sachsen-Anhalt war die rechtsextreme DVU aus dem Stand auf fast 13% gekommen. Washington. US-Präsident Clinton hat eine Feierstunde zum 50-jährigen Bestehen Israels zu dem Aufruf genutzt, dass Extremisten im Nahen Osten nicht die Oberhand erlangen dürften. Clinton sagte, in absehbarer Zeit werde es hoffentlich eine Friedenslösung zwischen Israel und seinen Nachbarn geben. Er rief alle Seiten im Nahen Osten auf, die Chance zu einem Frieden rasch zu nutzen. Amerikanische Vermittler versuchen gegenwärtig in der Region, die Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern wieder in Gang zu bringen. Luxemburg. Die Europäische Union hat wegen der zunehmenden Spannungen in der serbischen Unruheprovinz Kosovo ihre Sanktionen gegen Serbien verschärft. Die EU-Außenminister beschlossen, für Lieferungen nach Serbien keine Exportkredite mehr zu gewähren. Außerdem wird die Ausfuhr von Gütern verboten, die zur Unterdrückung der Bevölkerung im Kosovo dienen könnten. Verweigere Serbien weiter den Dialog, würden weitere Sanktionen erwogen, erklärten die Minister. Serbische Armeeangehörige töteten, nach Medienberichten, bei Gefechten im Kosovo mehrere albanische Separatisten. Kopenhagen. In Dänemark hat der größte Streik seit 13 Jahren begonnen. Fast eine halbe Million...